Weiter fuhr Elihu also fort, warte mir ein wenig, dass ich dich unterweise, denn noch stehen Gott Worte zu Gebote. Ich will mein Wissen fernher entnehmen und meinem Schöpfer Recht verschaffen. Denn wahrlich, meine Worte lügen nicht, mit einem Manne von vollkommener Erkenntnis hast du's zu tun. Siehe, Gott ist gewaltig, doch verschmäht er niemand, gewaltig an Kraft des Geistes. Er erhält den Gottlosen nicht am Leben, aber den Elenden gewährt er Recht. Er zieht seine Augen nicht ab von dem Frommen und bei Königen auf dem Thron, da lässt er sie immer da sitzen, dass sie erhöht seien. Und wenn sie mit Ketten gebunden sind, gefangen gehalten werden von Stricken des Elends, und er ihnen ihr Tun vorhält und ihre Sünden, dass sie sich überhoben, und er so ihr Ohr der Warnung auftut und sie umkehren heißt vom Frevel, wenn sie gehorchen und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Wonne verbringen. Gehorchen sie aber nicht, so fahren sie dahin durch Geschosse und verhauchen in Verblendung. Denn als Leute von ruchlosem Sinn hegen sie Zorn, schreien nicht, wenn er sie fesselt, in der Jugendfrische stirbt ihre Seele dahin, und ihr Leben wie das der Lustbuben. Erretten wird er den Elenden durch sein Elend und tut ihnen durch die Drangsal das Ohr auf. Und er lockt auch dich aus dem Rachen der Not auf weiten Plan, wo keine Beengung ist, und was auf deinen Tisch kommt, ist reich an Fett. Bist du aber erfüllt vom Urteile des Gottlosen, so werden Urteil und Gericht dich festhalten. Denn Grimm verführe dich nicht zu Hohn, und des Lösegelds Größe verleite dich nicht. Wird er deinem Schreien anders abhelfen, als durch Bedrängnis und alle Kraftanstrengungen? Lechze nicht nach der Nacht, dass Völker auffahren an ihrer Stelle, hüte dich, wende dich nicht zum Frevel, denn dazu hast du mehr Lust als zum Leiden. Siehe, Gott wirkt erhaben in seiner Kraft, wer ist ein Herrscher wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben, und wer gesagt, du hast Unrecht getan? Gedenke, dass du sein Tun erhebst, welches die Menschen besingen. Alle Menschen schauen ihre Lust daran, der Sterbliche erblickt es von Ferne. Ja, Gott ist erhaben und unbegreiflich für uns, die Zahl seiner Jahre nicht zu erforschen. Denn er zählt des Wassers Tropfen ab, dass sie infolge seines Nebels Regen sickern, den die Wolken rieseln lassen, auf viele Menschen niederträufeln. Und vollends, wenn man die Ausbreitungen des Gewölks verstände, das Krachen seines Gezelts. Siehe, er breitet um sich aus sein Licht und bedeckt die Wurzeln des Meers. Denn damit richtet er Völker, gibt Speise zugleich im Überfluss. Beide Hände bedeckt er mit Licht und entbietet es gegen den Widersacher. Ihn meldet an sein Dröhnen, ihn, der seinen Zorn gegen das Unrecht eifern lässt.